Versuchslabor. Hallo zusammen. Ja, ich hätte fast gesagt, diesmal zu einer Sonderfolge vom Podcast Versuchslabor. Ich war nämlich eingeladen auf der Freiheit statt Angst in München und hatte mein Zoom dabei und habe mir gedacht, ich schau mal, ob ich ein paar Stimmen einfangen kann zu dieser Demo und zu den Beweggründen von den Leuten, warum sie es machen, und habe gesprochen unter anderem mit Alex Kohler, der ist bei der Piratenpartei in Oberbayern. Dann war dabei Jimmy Schulz, der ist von der FDP. Ich habe gesprochen mit Arnold Schiller, der organisiert die ganze Geschichte. Der ist da quasi der Chef vom Ganzen und sorgt dafür, dass diese Demo angemeldet wird und entsprechend Polizei und Erste Hilfe und was man alles braucht, dann auch am Start ist und dass die Leute auch entsprechend eingewiesen werden, wann und wo sie dran sind mit Reden. Dann habe ich getroffen den Franz Rauchfuß, der war lange Zeit erster Schatzmeister bei den Piraten. Und ich habe gesprochen mit dem Klaus vom AK Vorrat, der nämlich die ganze Geschichte moderiert hat. Ja, es gibt sogar ein bisschen Musik dieses Mal. Eigene Sachen oder Sachen von Freunden, die GEMA-frei sind, darf man veröffentlichen. Und ich habe einen Song, den ich gespielt habe, am Odeonsplatz mitgeschnitten. Der kommt dann so, ja, sage ich glaube ich so in der Mitte dieses ganzen Podcastes. Könnt ihr euch den gerne mal anhören. Hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß dabei. Und jetzt würde ich sagen, gar nicht weiter lange reden, sondern hören wir doch einfach mal rein. So, pass auf jetzt. Darf ich das anmachen? Das ist super. Anmachen. Weil ich wollte dich fragen, Alex Kohler, du bist bei den Piraten. Ja. Was bist du denn alles bei den Piraten? Ich weiß das nämlich gar nicht mehr. Ich habe den Überblick verloren. Ach so, ja, den Überblick verloren. Hier, ne? Da lang können wir, ja? Ja, also ich bin stellvertretende Vorsitzende Oberbayern. Dann bin ich noch so Koordinator in der AG Außen- und Sicherheitspolitik. Und und was noch? Ach so, ja, ich bin stellvertretenderweise für Themenbeauftragter für die Außen- und Sicherheitspolitik in der Piratenpartei. Stimmt. Und da macht ihr eine eigene Sicherheitskonferenz, ne? Ab und zu, oder? Ja, wir machen eine eigene Sicherheitskonferenz, also ziemlich parallel zur Münchner Sicherheitskonferenz. Und ja, jetzt nächstes Jahr zum dritten Mal. Ja. Das ist gut. Und das letzte Mal hatten wir auch Besuch zum Beispiel aus Island, wo die Piraten ja bei, also von der Birgitta, die auch mit WikiLeaks auch ziemlich bekannt geworden ist. Die Frau mit dem unaussprechlichen Namen, oder? So ungefähr, so kannst du sagen. Birgitta reicht, glaube ich. Reicht. Okay, super. Ja, und jetzt fahren wir gerade zur Freiheit statt Angst. Die Piraten sind Mitveranstalter, oder? Ja, genau. Und der Arnold, der das leitend organisiert, ist halt auch Pirat. Genau. Ja. Was meinst du? Was passiert heute da? Also außer das... Naja, wir setzen natürlich wieder mal ein Zeichen mit einer kleinen Demo. Ja? Also, ja. An einem heiligen Feiertag in Bayern. Ja. Mich wundert, dass ihr die Genehmigung gekriegt habt, da eine Demo zu machen, muss ich ehrlich sagen. Weil heute hat nicht mal ein Bäcker offen eigentlich. Tja, also das ist eigentlich die perfekte Zeit für eine Demo. Da können die Leute halt irgendwie... Da geht es halt nicht zum Bäcker, sondern auf eine Demo. War auf eine Demo. Ja, ich bin gespannt. Ja, ich auch. Zeichen setzen heißt gegen Überwachung. Ja, gegen Überwachung. Kernthema in der Piratenpartei. Ist es noch? Ja, natürlich. Das ist gut. Wieso nicht? Ja, meint man. Ich hab ja Hörer, die jetzt nicht gerade so piratenaffin sind wie wir zwei jetzt unbedingt, ne? Ja, das mag schon sein, aber ich meine, wie gesagt, also es ist halt immer noch Kernthema und ist halt so. Ja, das finde ich gut. Ich meine, andere gegen haben ihre Kernthemen in anderen Bereichen. Ja. Also zum Beispiel Familie. Ja. So also, wie die AfD. Ne? Das hat alles genau ordentlich funktioniert auch, ne? Die haben andere Kernthemen außer Familie. Genau, die Frau bleibt in der Küche und der Mann geht zum Stammtisch. Das ist, glaube ich, so. Ja gut, sagen wir es mal oder? So. Das, wie gesagt, also ich habe sie wegen anderer Kernthematiken, mit denen ich eigentlich nicht so konform gehe, irgendwie entsprechend auf dem Schirm. Ja. Weniger die Familienpolitik. Das geht wohl vielen Leuten so. Ja. Ja, da sind Piraten dann doch eher die bessere Alternative für das, also ja. Aus meiner Sicht. Bist du in die Planung heute mit eingebunden oder bist du auch nur quasi als Besucher? Ich bin als Besucher da. Ja, okay. Das heißt, du hast auch kein Gefühl oder keine Info, was und wie viele Leute da heute so aufschlagen haben? Nicht. Also kann halt, ja, 10.000 werden es jetzt nicht sein. Ja. Aber es werden schon ein paar werden. Also vierstellig schon wahrscheinlich, oder? Die Tausender Marke werden wir wohl reißen, oder? Kann sein. Ja, ich weiß es nicht. Man weiß es nicht. Also, ich meine, das Thema ist jetzt nicht so ein populäres Thema. Also, ich meine, da gibt es andere. Also, wenn es irgendwie eine Model-Casting-Show wäre, dann wären natürlich viel mehr da. Ach so. Aber, ja gut, Model-Casting-Show, dann wäre ich ja nicht eingeladen wahrscheinlich, ne? Ja, wir zwei wahrscheinlich. Beide nicht. Es sei denn, wir würden irgendwie so einen Wettbewerb machen, Wildecker Herzbuben Contest. Ja, das erinnert mich wieder daran, dass ich ein bisschen abnehmen muss. Also ich war mal bei 65 Kilo, um das mal so zu sagen. Also, ja. Steht dir aber gut. Du kannst das tragen. Achso, ja, wenn du meinst. Naja, wie gesagt, also ich freue mich heute auf die Demo und es mal wieder ein paar Piraten mal wieder sehen. Wir sind doch mehr, als man annimmt. Ah ja. Ja. Ja, ich bin auch gespannt. Also ich freue mich auch und dann. Ja, ja. Stell dir vor, wir haben jetzt mehr zahlende Mitglieder als 2011 insgesamt. Also jedenfalls in Bayern. Zahlen die freiwillig oder habt ihr jetzt ein Mahnverfahren mal angestrebt endlich? Also wir haben endlich mal ein Mahnverfahren angestrebt und auch noch die Leute gestrichen, die so Fake-Anmeldungen dann gemacht haben. Also früher war es ja so, du konntest dich einfach anmelden und dann warst du halt Mitglied. Ja? Genau, hast ein Plastikkärtchen gekriegt und dann warst du irgendwie groß dabei. Was natürlich auch unsere Verwaltung irgendwie ziemlich runtergezogen hat. Die waren mit dem Ansturm und auf den Ansturmbanden nicht gefasst. Und jetzt können wir einfach mit diversen Tools und sonst was, können wir halt den Mitgliederansturm wieder bewältigen, auch wenn er größer ausfallen würde. Oh ja, wir haben ein Mahnverfahren und jetzt ist es einfach so, wie gesagt, also wir müssen halt über die Aufnahme jetzt entscheiden. Das ist, in den meisten Fällen läuft es auch ganz gut, aber generell ist es nicht mehr so, dass du automatisch, wenn du dann irgendwie dann Mickey Mouse dann eingetragen hast und dann kriegt Mickey Mouse halt fünfmal eine Mahnung oder so. Ja. Oder besser gesagt, wurde überhaupt nicht gemahnt und dann schaut man mal drauf und dann ist Mickey Mouse da drin. Das ist natürlich eine Fake-Anmeldung. Ne? Und jetzt sind halt natürlich einige von diesen Fake-Anmeldungen halt weggebrochen, was dazu geführt hat, dass unsere Mitgliedszahlen ziemlich eingebrochen sind. Genau, also wenn da ein paar Mickey-Mäuse weniger drin sind, dann ist das halt so. Ja gut, die Mitgliedszahlen sind ja nicht eingebrochen, sondern es stellt ja nur den tatsächlichen Stand jetzt mal da, oder? Das ja, ist ja, genau. Einfach nur das ist einfach so die Sache. Und natürlich, also wenn ich jetzt ein Journalist wäre, ich würde dann auch drauf schauen, oh, die Zahlen, die sind ja so eingebrochen im Verhältnis. Aber wenn es mal die realistischen Zahlen dann irgendwie mal darstellt, das ist halt nur auch eine Sache. Ja. Also, kurzum zusammengefasst würde ich sagen, sage ich immer gerne, die Piraten leben. Ja. Ne? Nichts mit Tod gesagt, das können sie so lange machen, wie sie wollen. Ja, das haben sie das auch wird vor nichts. 2011 gemacht. Ja, genau. Und ja, dann danke ich erstmal an der Stelle und ich würde ja mal meinen, Alex, vielen Dank für deinen Einsatz. das wollte ich immer schon mal loswerden. Danke. Ja, also ein wirklich emsiger, fleißiger Pirat. Und wir fahren jetzt zur Freiheitsstadt Angst 2016 in München am Stachus. Und dann schauen wir, was noch geht heute. Also, servus. Sagst du tschüss? Ciao. Ciao. So, Freiheitsstadt Angst Demo, ja. Ja, was denken Sie zu Freiheit statt Angst? Ich grüße dich. Du organisierst den ganzen Kram hier. Ja, ich organisiere den ganzen. Wie viel hast du geschlafen die letzten paar Tage? Zu wenig. Zu wenig. Eine Frage. Nach dem Jimmy Schulz nochmal auf die Bühne? Ja. Jo, super. 1-2 oder? Ja, oder das ist bestimmt der Klaus. Also er hat mir jetzt gerade gesagt, er macht 2 Redner und dann wieder Musik. Ah, okay, super. Ja, dann halte ich mich mal hier in greifbarer Nähe auf. Was ist das für ein tolles Mikro? Das ist ein Zoom H1, da kann man Sachen mit aufnehmen. Weil ich bin ja Podcaster auch nebenher. Ja, also dementsprechend. Und du machst jetzt Podcast sozusagen über die Freiheit statt Angst. Über die Freiheit statt Angst, genau. Mal so ein paar Stimmen einfangen. Ja. Prima. Okay. Also. Recht herzlichen Dank dem Podcaster, dass er auch Musik ja, macht. Ja, ja, danke schön. Ja. Geld kriegst du später. So, wer spricht jetzt? Hier ist Franz, steht neben mir. Wer spricht? Hast du aufgepasst? Eine Bundestagsabgeordnete der Linken, deren Namen ich nicht verstanden habe, aber im Technikausschuss ist ich glaub, Nicole Jung, glaube ich, oder so, habe ich gehört. Ja, du kennst dich ja aus. Bin mir aber nicht sicher. Ich habe das Programm gelesen. Ja, da hast du doch schon was hier voraus. Ich habe da Insider-Infos. Ja, immer dieser Lobbyismus. Ja, so ist das, genau. Ja, dann schauen wir mal, was diese Demo bringt. Genau. Bin gespannt. Ich auch. Den jünger als ich. So, Klaus, du moderierst das Ding hier trocken durch? Trocken? Nee, warum? Warum machst du das? Freiheit statt Angst. Ich habe Angst davor, dass ich überwacht werde, weil ich Bier trinke. Ach so, okay. Nee, ja, da bin ich auch dabei. Ich fange zum Lallen an, wenn ich Bier trinke. Ach so, okay. Kommst du vom AK Vorrat? Oder? AK Vorrat, ja. Ah, okay. Dann bist du da vom Validom aus der. Genau, AK. Wir kennen uns irgendwie. Ich weiß auch nicht. Wir haben so eine private AG gemacht. Er hat eine private AG auch gemacht. Dann fanden wir das ganz witzig. Dann habe ich die Piraten aufgemacht. Dann fand er das ganz witzig. Und so, ja. Und so habt ihr euch dann gefunden. Das ist super. Genau, und eigentlich wollte ich mit ihm nur ein Bier trinken gehen. Also ja, zum Thema. Mit nur Bier trinken fängt viel an. Und dann meint er so, ja, nee, ich muss, lass da fahren, du kannst moderieren. Ja, super, wir nicht. Das war echt so. Ja. Nicht aber du machst das total klasse. Ach, das lief wohl ja lang. Kann man echt sagen, also, das macht richtig Spaß. Ja, am Anfang, was wichtig gesagt, ich muss immer versuchen, langsam zu reden, weil ich kann sehr schnell reden, also dann ist es kein Reden mehr, sondern so ein Rauschen. Okay. Aber es muss ja auch laut sein, sonst dann wirkt es. Ja, klar, das ist richtig. Das ist richtig. Das ist die allerwichtigste Sache. Super, ja, dann schauen wir mal, was noch bringen, ne? Was seit langem du machst auf jeden Fall Schluss. Ich mach Schluss, jetzt mach Schluss. Ihr benutzt andere Sachen, macht digitale Selbstverteidigung, aber verteilt auch unsere Botschaft hier, verteilt sie nur euren Freunden, euren Familien, eurer Umgebung, dass die Politik auch weiß, dass diese Gesellschaft gegen die Überwachung ist. Walli, dir vielen Dank für diese Rede. Eine Frage, was machst du nächstes vor dem Leichnam, also heute im Jahr? Okay, der Walli hat gesagt, er kommt nächstes Jahr wieder auf die Demo. Was macht ihr? Ja! Sehr gut! Also, wir. Ihr hört es noch ein schönes Lied an. Und dann beenden wir die Demo auch dementsprechend. Und wir treffen uns nächstes Jahr, same place, same time. Wieder unter dem Motto, Freiheit statt Angst, stoppt den Überwachungsstaat. Vielen, vielen Dank. So, es liegt an mir, den Platz leer zu spielen, das kann ich. Sailing along, from tide to tides, not knowing where I'm bound. Through stormy sea or in peaceful bays, no treasure ship I have found. away. All away, my boys, the sun has almost set. Away, all away, my boys, we'll find our treasure yet. But the bounty is not in gold, no ruby or their kind, but in the precious treasure of a God forgiven mind. So wait, hold away, my boys, the sun has almost set. Wait, hold away, my boys, we'll find it out, treasure, yeah. Longing to see all the things I've never known, hoping you'll be there so I'm not alone. Go we sail away to a distant South Sea Bay, and we dream through the summer just looking for the way. Oh, just looking for the way. Yeah, yeah, yeah. I'm longing to see all the things I've never known, hoping you'll be there so I'm not alone. Girl, we sail away to a distant South Sea Bay, and we dream through the summer just looking for the way. We're just looking for the way. Oh yes. Arnold Schillers, ladies and gentlemen. Klaus Backhaus, hat letztes Jahr bei der Demo umsonst gespielt. Hat auch dieses Jahr umsonst. Ich bitte um einen herzlichen Applaus für Klaus Backhaus. Gratis. Ich danke allen. So, das war die FSA 2016 und jetzt geht's zur Aftershow-Party in den Biergarten. Ja, mal gucken, wer da noch alles aufschlägt und was da noch an Stimmen gibt. Bin gespannt. Hören wir mal rein. Zum Thema Freiheit statt Angst zu sagen hast. Jetzt. Ne? Bist du doch, bist doch gerade gut drin. Ne? Sagst du, hallo, ich bin der Jimmy von der FDP. In zwei Stunden. Mhm. Dann willst du nicht, dass das veröffentlicht wird. Doch, das will ich. Das willst du. Ja, okay. So viel zum Statement der FDP. So, alles in allem wird das jetzt hier sehr politisch, war ja nicht anders zu erwarten. Denke ich mal, da halte ich euch raus. Vielleicht gibt es noch was Lustiges hier und da, dann nehme ich noch auf. Ansonsten würde ich sagen, passt das für heute. Also, servus, macht's gut und passt auf euch auf. Der Klaus.